1. Al-Dina Jawais, Diwaren der Nachtstunden im Tempel Eren Dienst vers Hen, sind aufgerufen, den Herrn zu preisen. 2. Erhebt your hand in Richtung des Heiligtums und Lobpreis Jahweh. 3. Moj Jahweh, der Skopfer des Himmels und der Oder, dich vom Zion aus segnen.